Hallo, guten Tag. Ich bin Ben. Mehmet Kapagan. Ich bin hier auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Gerne, klar. Ja, Gerne. bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen ganz schnell an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja, danke schön. Wie heißen Sie? Ich heiße, wie heiße ich denn? Wilhelm Meyer. Wilhelm Mayer. Ja. Genau. Herr Mayer, wie alt sind Sie? Ich bin 76 Jahre alt. Wie bitte? 76 Jahre alt. Ja, 76 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 15. April 1946. 46 oder 56? 56 oder 40, 40 glaube ich, ja. 46, ja. Ja. Wie schwer sind Sie, Herr Mayer? Ich bin 80 Kilo schwer. Und wie groß sind Sie? 1,75 Meter. Ja, danke schön. Herr Mayer, was für Beschwerde haben Sie? Also, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Meine Frau sagt, ich bin seit 2, 3 Tagen neben der Spur. Soll heißen, ja, ich mache so merkwürdige Dinge. Ja. Wenn sie mich daran fragt, weil sage ich, weiß ich nicht, habe ich nicht gemerkt. Also, was haben Sie bemerkt Ich seit drei selbst habe Tagen? nichts bemerkt. Ich selbst habe nichts bemerkt. Meine Frau sagt, ich rede manchmal unsinniges Zeug und ich mache manchmal Dinge, was keinen Sinn ergibt. Okay. Und sind Ihnen Benommenheit bekannt bei Ihnen in der letzten Zeit? Mir nicht, aber meiner Frau ja. Ha, okay. Ha, aber diese Beschwerde sind bei Ihnen, ja? Also ich habe keine Beschwerden. Ich merke nichts davon. Meine Frau sagt, ich bin nicht mehr der Alte. Ich mache manchmal Dinge, wo sie sagt, das passt nicht, das kenne ich nicht. Okay. Alles klar. Haben Sie andere Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen oder andere Taubheitsgefühl in Ihren Körperteilen? Nee, habe ich nicht. Okay. Keine Kopfschmerzen und auch keine Empfindungsstörungen, nein. Okay. Sehen Sie etwas, das Ihre Frau auch nicht sehen kann? Zum Beispiel, wenn Sie etwas sehen würden, dann Ihre Frau sagte, dass jemand nicht dort ist. Oder habe ich Sie Sie meinen halb. richtig verstanden? Ja, nee, keine Halluzinationen, das nicht. Okay. Keine Halluzinationen, aber ich würde manchmal Dinge machen, so irgendwelche Gegenstände von irgendwo wegnehmen, wieder hintun oder aber manchmal irgendwelche komischen Bemerkungen machen, wo sie dann sagt, hä, das ist doch jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, nach dem Motto, zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ich sage dann meiner Frau, du hast doch heute Geburtstag. Dann sagt sie, mein Geburtstag ist doch vor 3 Monaten gewesen und nicht jetzt. Okay, aber ist die Wahrheit, ist Ihre Aussage ist Wahrheit, ja, oder? Meinen Sie? Nee, meine Aussage ist nicht, aber meine Frau sagt, das ist richtig so. Ja, meine Frau sagt, das, was ich sage, stimmt nicht. Ja, sie hat keinen Geburtstag. Ihr Geburtstag war vor 3 Monaten gewesen. Und dann gehe ich manchmal im Wohnzimmer herum, nehme eine Blume, tue sie auf den Boden, dann sagt sie, warum hast du das gemacht? Dann sage ich, ich soll das doch runter machen. Sagt sie, wieso denn? Okay. Haben Sie falsche Wahrnehmung? Nochmal bitte. Wahrnehmung, Ob ich Wahrnehmung Angst habe? mit falscher Wahrnehmung oder Wahrnehmung. Wahrnehmungsstörung, meinen Sie? Ja, Wahrnehmungsstörung, leiden Sie darunter? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Leiden Sie unter Zittern? Manchmal in Ihrem Körperteile? Nee, habe ich nicht. Okay. Seit 3 Tagen haben Sie diese Beschwerden eigentlich. Sie haben gesagt, dass Sie keine Beschwerden haben. Nur Ihre Frau sagt das, ja? Ja, ich bin auch jetzt gekommen, weil meine Frau gesagt hat, das geht so nicht weiter, ich muss ins Krankenhaus. Okay. Okay. Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? Nö, eigentlich nicht. Nichts, okay. Husten Sie zurzeit? Husten? Ja, schon immer, ja, so morgendlich. Ich rauche. Von daher habe ich immer Husten. Ist jetzt nichts Besonderes. Genau, okay. Leiden Sie unter Atemnot? Atemnot? Ja, nur wenn ich so Treppen steige oder so. Laufe, belastungsabhängig, ja, ein bisschen. Leiden Sie unter Herzrasen oder Herzstolpern? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Haben Sie Fieber bemerkt? Fieber Ja. habe ich nicht gehabt, nein. Okay. Leiden Sie unter Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nachtschweiß, ja, ich weiß nicht, was Sie mit Nachtschweiß meinen. Da werden Sie einen Schweißausbruch in der Nacht. In der Nacht, ja, hin und wieder bin ich dann nachts verschwitzt, ja, das, und ab und zu musste ich auch mal die Wäsche wechseln, das ist richtig. Okay, nach Schweiß leiden Sie darunter. Ja. Seit wann? Ich finde 15 so seit einem halben Jahr. Halben Jahr, okay. Leiden Sie unter Durchfall oder Verstopfung? Nee, das habe ich nicht. Okay. Leiden Sie oder haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen mit dem oder mit dem Stuhlgang? Nee, das habe ich auch nicht. Okay. Noch etwas ist Ihnen aufgefallen bei Ihrem Bauch oder zum Beispiel Blähungen oder Sauerstoßen? Nee, das habe ich nicht. Okay. Taubheitsgefühl oder Benommenheit oder sind vor Ihren Augen schwarz? Sind Ihnen vor Augen schwarz? Nee, das habe ich nicht bemerkt. Nein. Haben Sie erbrochen oder ist Ihnen übel? Das auch nicht, nein. Okay. Ich möchte wieder Ihre Beschwerde, aktuelle Beschwerde etwas fragen. Seit 3 Tagen haben Sie ja diese Beschwerden. Ich möchte wieder sicher sein, dass ich Sie richtig verstanden bin, Habe verstanden habe. Zum Beispiel verstanden. seit 3 Tagen haben Sie gesagt, dass Ihre Frau sagt, Sie etwas nicht falsche Dinge sind Sie gesagt habe, ja? Wissen Sie, wie man sowas bezeichnet? Man sagt, ich sei verwirrt. Wie bitte? Ja, meine Frau sagt, ich sei verwirrt. Verwirrt, genau, ja. Aber Sie Ja. glauben nicht das. Das weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube meiner Frau, wenn sie so etwas sagt, dann wird da schon was sein, sonst wäre ich nicht ins Krankenhaus gekommen. Ja? Okay. Deswegen bin ich da, damit das kontrolliert wird. Irgendetwas passt da nicht, weil das tut mir dann leid, wenn sie sagt, ich mache Dinge, wo sie dann traurig ist und wo ich sie dann damit verletze. Das will ich nicht. Okay, früher hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Sowas kenne ich nicht. Nur Meine seit Frau drei sagt, sowas Tagen. gab es auch früher nicht. Seit 3 Tagen. Genau, seit 3 Tagen sind diese Beschwerden plötzlich aufgetreten oder langsam im Laufe der Zeit verschlimmert, zum Nee, Beispiel? in den 3 Tagen, so wie sie gekommen sind. Also ich bin seit 3 Tagen wohl hin und wieder, immer wieder mal verwirrt. Okay. Waren Sie beim anderen Arzt wegen dieser Beschwerden? Nein, nein, bisher nicht. Okay. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung für Ihre Beschwerden habe ich gemacht. Möchten Sie etwas hinzufügen über Ihre Beschwerden, aktuelle Beschwerden? Nein, ich möchte nur, dass das abgeklärt wird, damit meine Frau sich keine Sorgen macht. Okay, danke schön. Ich möchte jetzt nach Ihrer Vorgeschichte, Vorerkrankungen etwas fragen. Leiden Sie an einer wichtigen Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte? Nein, mit Bluthochdruck habe ich zu tun. Seit wann? Das ist vielleicht seit 20 Jahren der Fall. 20 Jahre. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Ja. Ich nehme sogar zwei Medikamente ein. Mein Hausarzt hatte mir Bisoprolol 5 Milligramm gegeben, ganz am Anfang. Und jetzt nehme ich noch Atacand dazu ein. Welche? Entschuldigung. Einmal Bisoprolol 5 Bisoprolol. Milligramm und Atacand. Atacans, okay. Wie viel Milligramm? Das sind 16 Milligramm. 15 Milligramm. 16. 16. 16 Milligramm, okay. Wie viel Mal am Tag? Also von der Bisoprolol nehme ich morgens eine ein und von der Atacand nehme ich eine morgens, eine abends ein. Okay, danke schön. Und noch andere Vorerkrankungen haben Sie? Ja, mir ist der Blinddarm entfernt worden, schon als Kind, und die Gallenblase wurde mir vor 10 Jahren entfernt. Gallenblase entfernt, ja? Wann war das? Die Gallenblase vor 10 Jahren. Okay. Vor 10 Jahren. Okay, danke schön. Ansonsten keine weiteren Operationen, ja, bei Ihnen? Nee, sonst keine weiteren Operationen. Okay. Sind Sie gegen etwas allergisch? Allergien sind mir nicht bekannt, nein. Okay, Unverträglichkeiten sind bei Ihnen bekannt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie rauchen. Seit wann rauchen Sie? Oh, bestimmt schon über 50 Jahre. Über 50 Jahre. Wie viel Mal am Tag? Wie viele Zigaretten am Tag oder wie viel Päckchen? Wie viel Zigaretten am Tag? Also das hat sich immer wieder mal geändert. Mal eine Packung, mal anderthalb. Jetzt rauche ich weniger als eine Packung. Also so durchschnittlich anderthalb Packungen, kann man sagen. Okay, ein anderthalb Packung, ja. Trinken Sie Alkohol? Nein, gar nicht. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, dass Sie Drogen nehmen. Drogen? Nee, Nee, damit habe okay. ich nichts zu tun. Ja. Treiben Sie Sport? Ach nee, mit 76 Jahren muss ich keinen Sport mehr machen. Nein. Genau, ja. Und wie ist Ihr Impfstatus? Sind Sie regelmäßig geimpft? Was machen Sie damit gegen Covid oder Gegen Covid sämtliche Impfungen? und genau, gegen Covid und gegen andere Kinderheilimpfungen oder allgemeine Impfungen. Oh, gegen Kinderimpfung, ja, wissen Sie, mit 76 Jahren, das war ja kurz nach Schon, dem ja. Krieg. Ja, das weiß ich gar nicht mehr, aber gegen Covid bin ich geimpft. Okay. Es gibt auch für die geriatrischen, also für die älteren Menschen auch Impfungen, zum Beispiel Pneumokokke oder andere Impfungen. Haben Sie auch erhalten? Ja, mein Hausarzt kümmert sich Okay, darum. Ich weiß alles jetzt klar. nicht, was er alles geimpft hat, aber er sagt, er will noch Grippe impfen, er will noch Lungenentzündung impfen und Genau. das, was er sagt, mache ich dann auch. Okay. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nee, ich bin nicht im Ausland, schon seit Jahren nicht. Okay. Ich möchte jetzt nach Ihrer Familienanamnese etwas fragen. Wie ist Ihr Familienstatus? Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet, aber ich bin jetzt momentan verwitwet. Ich habe meine Frau vor 5 Jahren verloren. Nee, kann ja nicht sein, weil meine Frau ist ja da, ne? Meine Frau hat ja beobachtet, dass es mir nicht gut geht. Ich bin Ja, verwirrt. genau, ja. Ja, jetzt verstanden. Nee. Ihre Frau ist, wann ist gestorben? Ist sie? Die ist nicht gestorben. Nein, die ist Ah, nicht gestorben. okay, alles klar. Ich habe gedacht, vielleicht, dass Sie mit Ihrer Frau gesprochen haben, aber Ihre Frau Nein, gestorben nein, sei. nein. Trotzdem Nein, haben nein, wir nein. Nicht. geredet, ja. Nee, die ist da und ich bin Und verheiratet und leben ich habe Sie. auch, ich lebe mit meiner Frau zusammen, ja. Und wir Okay. haben auch 2 Kinder, die sind schon erwachsen, die sind außer Haus und die haben geregelte Berufe und damit haben wir keine Probleme. Genau. Kinder, Sohn oder Tochter? 2 Söhne. Zwei. Ha, haben Sie zwei Kinder, ja? Ja. Okay. Beide sind gesund, Sie haben gesagt. Die sind beide gesund, ja. Genau, ja, okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, die ist älter als ich, die ist über 80. Die hat so ein paar Krankheiten, aber es geht ihr sonst soweit gut. Okay, welche Krankheiten hat sie? Die hat einen Diabetes, hat einen Schlaganfall gehabt und sie lebt im Pflegeheim. Mhm. Okay. Was haben Sie als beruflich gemacht früher? Momentan, ich vermute, dass Sie in Rente sind, natürlich. Was haben Sie früher Genau so ist es, gemacht? ja. Ich war Elektrotechniker. Wie bitte? Elektrotechniker. Wir können es Ja, Elektro wie elektrisch, Elektrotechniker. Ja, okay, Elektrotechnik, okay. Und war Ihre Arbeit gut und waren Sie damit zufrieden, ja, oder? Ja, nach dem Krieg, ja, irgendwann habe ich das gelernt und bis zum Rentenalter habe ich durchgearbeitet. Okay. Ich möchte etwas über Ihre aktuelle Beschwerden noch fragen. Ja. Können Sie Geschichte, frühe Geschichte gut erinnern oder können Sie gestrige Geschichte gut erinnern? Zum Beispiel, was gestern passiert ist. Nee, ich kann mich immer noch. Sie meinen, ob ich dement bin? Ja. Nee, also ich kann mich noch an alles gut erinnern. Ja, Okay, das, was, können. wie gesagt, ist nur so bestimmte seit 3 Tagen passieren wohl Dinge, die ich nicht zuordnen kann. Da bin ich wohl ein bisschen verwirrt, sagt meine Frau. Und deshalb bin ich da. Aber sonst, was vor 4 Tagen war oder vor einer Woche war, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Okay. Okay, danke schön. Momentan leiden Sie unter Stress? Nee, soll man denn als Rentner für Stress haben? Nee, kein Stress. Kein Stress, okay. Danke schön. Von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Wenn Sie etwas Fragen haben, können Sie gerne mir fragen jetzt. Und möchten Sie etwas hinzufügen, oder? Na, vielleicht sollte ich noch erwähnen, so in den letzten 6 Monaten habe ich, glaube ich, so ungefähr 10 Kilo an Gewicht verloren. Okay. Ja, genau. In den letzten 5 Monaten, oder? Im letzten halben Jahr, 6 Monate. Okay. Genau. Und okay. Haben Sie Lymphknoten in Ihrem Halsbereich oder in anderen Körperteile bemerkt? Was sind Die Lymphknoten? Lymphknoten oder Vergrößerung? Meine irgendwelche Schwellungen am Hals bemerken? Nee. Nee, okay. Habe ich jetzt nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit, ja, meiner Meinung nach immer noch gut. Ich esse immer noch alles, was auf den Tisch kommt. Okay. Okay, danke schön. Bitte schön. Ja. Heute ist erstes Mal für mich. Deshalb bin ich Ja. auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ist Ich völlig hoffe, normal, dass ist völlig normal. ich Sie Ja. richtig verstanden habe. Ja, das wird schon richtig sein. Und ich habe was Spezielles ausgesucht. Mal gucken, ob Sie dem auf die Spur kommen werden. Weil es ist nicht immer alles sehr einfach, vor allem nicht im Krankenhaus, aber so bestimmte Dinge sind so wichtige Hinweise dafür. Wenn Sie die Hinweise richtig verstehen, dann wissen Sie auch, was Sie zu tun haben, ne? Und dann gucken wir mal gleich. Ja. Gibt es dann noch Fragen von anderen? Können Sie gut sehen? Ob ich gut sehen kann? Ja, und so wie im Alter. Ich brauche schon eine Brille, aber das ist jetzt nichts Neues. Okay. Verzehren Sie in der letzten Zeit ungewöhnliche Nahrungsmittel oder Konserven? Nein, nein, Sorten? nicht. Können Sie alle Adressen, bekannte Adressen gut finden? Naja, damit habe ich kein Problem. Wie gesagt, mein Problem ist, dass meine Frau seit 3 Tagen beobachtet hat, dass ich so ein bisschen verwirrt bin. Aber sonst habe ich keine Probleme. Ich bin ja noch Auto gefahren vor einer Woche. Okay. Vergessen Sie auch Essen oder zu trinken? Das nicht. Nicht. Herr Mayer, ich möchte jetzt Sie ek Ihnen erklären, was wir weitergehen, wie wir weitergehen können. Ja, wie weiter vorgehen wollen. Vorgehen wollen, genau. Ja. Jetzt würde ich Sie körperlich untersuchen, dann möchte ich von Ihnen Blut abnehmen wegen dieser Beschwerden und bestimmte Blutwerte würde ich anschauen und mit diesen anamnestischen Angaben und mit diesem auch Untersuchungsbefunde möchte ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, wie wir vorgehen können. Und jetzt müssen Sie hier Alles bleiben klar. für weitere Behandlung und für weitere Untersuchung und Behandlung. Super. Machen wir mal so. Danke. Und können wir Arztgespräch auch machen, wenn Sie Zeit haben. Ja, na klar. Okay, Herr Oberarzt, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe gerade einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Herr Wilhelm Meyer, den ich gerade aufgenommen habe, ist 76 Jahre alt, 80 Kilogramm schwer und 1,75 Meter Zentimeter groß. Herr Wilhelm Meyer hat sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen ungewöhnliche Verhalten vorgestellt. Die Geschichte ist so, die Frau von dem Patienten habe gesagt, dass der Patient eine ungewöhnliche Verhalten erlebt habe, zum Beispiel manche Dinge gemacht habe und die Dinge in der Tat nicht so. Der Patient auch glaubt nicht diese Verhalten, aber für die Aussage oder wegen der Aussage von seiner Frau kam er zu uns. Und ansonsten klagte er über Nachtschweiß seit 6 Monaten. Und eine gewisse Abnahme von 10 Kilogramm in den letzten 6 Monaten. Und Atemnot habe er ein bisschen, ansonsten habe er keine weiteren Symptome. Die anamnestische Angabe, die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf oben genannte Symptome. Die Vorgeschichte, er gab eine arterielle Hypertonie seit 20 Jahren. Dagegen nehme der Patient Bisoprolol 5 Milligramm einmal pro Tag ein und Atacans 16 Milligramm zweimal morgens und abends am Tag ein. Bei diesem Patienten sei eine Appendektomie als Kind durchgeführt worden. Und eine Cholezystektomie sei vor 10 Jahren durchgeführt worden. Allergie und Unverträglichkeiten wurden verneint. Und Sport, die Frage nach Sport und Impfstatus und Reise sei unauffällig. Der Patient habe keinen Stress zurzeit. Und Parästhesie, Halluzinationen und Demenz oder Amnesie wurden verneint. Der Patient rauche seit über 50 Jahren, ungefähr 1,5 Packung am Tag, das heißt 75 Packung Years. Der Patient sei verheiratet und lebe mit seiner Frau zusammen, habe 2 Kinder, 2 Söhne, die gesund sind und habe eine Schwester, die über 80 Jahre alt sei und die lebe noch. Und die Schwester leide an einer Diabetes mellitus Typ 2 und Apoplex. Sie und lebt jetzt momentan in einer Pflegeheim, in einem Pflegeheim. Der Patient habe als Elektrotechniker früher gearbeitet. Jetzt sei in Rettner. So. Die anamnestischen Angaben deuten am meisten auf eine Malignite hin. Wegen dieser Nachtschweiß und Gewissabnahme 10 Kilogramm denke ich, diese eine Malignite. Vielleicht ein Hirntumor können wir auch sagen, eine Hirntumor. Und auch möchte ich sagen, die Lymphknoten, auch die Frage nach Lymphknoten und die Frage auch nach ähnlichen Beschwerden in der Vergangenheit wurden verneint. Als Differentialdiagnose kommen Multiple Myeloma, Hirntumor oder Ja, ich würde jetzt gar nicht in Richtung Tumorerkrankungen gehen. Das können Sie auch gar nicht in der Notaufnahme. das muss man Schritt für Schritt machen. Sie müssen keine Differentialdiagnosen erwähnen, okay. Aber später wird man schon bestimmte Dinge erwähnen müssen, weil der Grund, warum der Patient ins Krankenhaus gekommen ist, ist nicht, weil er Gewicht verloren hat, sondern dieser Verwirrtheitszustand. Er ist zeitlich und er ist örtlich ein bisschen verwirrt. Ja, das ist der Hauptgrund, weshalb er da ist. Und dem müssen wir jetzt nachgehen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja, Sie haben Blut abgenommen, Sie haben ihn untersucht. Haben Sie bei der körperlichen Untersuchung was Auffälliges bemerkt? Auffälliges habe ich bei der körperlichen Untersuchung. Parästhesie habe ich nicht bemerkt, ist unauffällig, ist keine. Kraftlosigkeit habe ich nicht gefragt bei der Anamnese, aber muss ich bei der körperlichen Untersuchung? Kraftlosigkeit. Muss man fragen, aber hat er nicht gehabt. Der hat keine neurologischen Ausfälle. Es sieht alles soweit gut aus. Okay. Gut. So, Sie haben jetzt nichts Neurologisches festgestellt, aber die Angehörigen, man sagt fremdanamnestisch, ja, fremdanamnestisch wird über einen Verwirrtheitszustand berichtet. Man kann auch sagen, wenn man das dem Oberarzt übergibt, die Ehefrau berichtet fremdanamnestisch über eine örtliche und zeitliche Verwirrtheit seit 3 Tagen. Ja? Der Patient selber gibt einen Gewichtsverlust seit einem halben Jahr plus Nachtschweiß an. Gut, das ist die eigentliche Anamnese, die wir wissen wollen. So, jetzt müssen Sie Schritt für Schritt arbeiten. Sie haben ihn körperlich untersucht, Sie haben nichts Auffälliges gesehen oder gehört. Und jetzt gucken wir uns mal das Labor an. Ja, EKG war unauffällig, darauf wollen wir uns jetzt nicht stürzen. Und im Labor, Sie haben Blut abgenommen, Sie haben Serumröhrchen abgenommen. Blutbild merken Sie, der hat so Leukozyten von 11.000, 12.000, ein HB von ungefähr 9 Gramm pro Deziliter, Thrombozyten normal, ja, ein MCV von, was weiß ich, 76 FL. Und dann sehen Sie aber in der Serologie, er hat ein Natrium, was normal ist, ein Kalium ist normal und Calcium ist bei 3,8 Millimol pro Liter. Und Kreatinin ist normal und die LDH ist bei 400. Ja, und kein CRP. So, was machen wir jetzt damit? Also, was sofort auffallen muss, ist, auf dem Laborzettel gibt es ja auch den Normalwert für Natrium, Kalium, Calcium. Genau. Und Calcium-Normalwert geht ja eigentlich bis 2,6. Und wenn Sie einen Wert von 3,6, 3,8 haben, dann haben Sie eine Hyperkalzämie. Ja? Und was man wissen muss, ist, dass Menschen mit einer Hyperkalzämie neurologisch auffällig werden. Mhm. Ja? Das macht eine Verwirrtheit, so als wenn jemand einen Apoplex hat. Was man aber nebenbei auf jeden Fall machen muss. Sie haben also schon einen Hinweis, ja, der hat eine Hyperkalzämie. Sie können sagen, das klärt schon die neurologische Symptomatik, aber der Mann hat Gewichtsverlust, der Mann schwitzt nachts, hat Nachtschweiß. Also machen Sie von der Notaufnahme aus einen Notfall, CT vom Schädel, ja, um sicherzustellen, dass er keinen Tumor hat, ja, was ja auch das Ganze verursachen kann. Genau. Und Sie machen ein CT und der Radiologe sagt, das ist alles in Ordnung, der hat keinen Tumor. Ja? Okay. Und jetzt muss Ihr nächster Schritt sein, dieses Calcium zu senken, weil das ist die Ursache für den Verwirrtheitszustand des Patienten. Wissen Sie, wie man so notfallmäßig Calcium senken kann? Haben Sie schon mal davon was gehört? Eine hyperkalzämische Krise oder Hyperkalzämie, wie man das behandelt? Hyperkalzämie mit Hyperparathyroidämie können hoch sein, oder? Ja, die Hormone spielen erstmal keine Rolle. Das bestimmen wir im Nachhinein. Aber wie die Behandlung ist, die Akutbehandlung von Hyperkalzämie. Calciumgluconat? Nein, ganz im Gegenteil. Der hat zu viel Calcium. Sie dürfen ihm kein Calcium geben. Das ist falsch. Ja? Sie müssen etwas geben, was das Calcium senkt. Ja? da schreibt jemand Infusionen mit isotonischen Lösungen, das hilft nicht. Ja? Sie brauchen irgendetwas, rein logisch gesehen, was aus der Blutbahn Calcium in die Zellen hineinträgt. Und das Medikament, was so etwas macht, nennt man Bisphosphonate. Bisphosphonat, genau, ja. Also, gängigste Mittel in Deutschland, da gibt es zwei Gruppen, einmal die Zoledronat-Gruppe oder aber die Pamidronat-Gruppe. Ja? Und wenn jemand mit so etwas kommt, dann müssen sie notfallmäßig Bisphosphonat geben. Ja? Die haben unterschiedliche Dosisangaben. Wenn die Niere in Ordnung ist, geben sie Zoledronat 4 Milligramm. Wenn die Niere nicht so gut ist, geben sie Pamidronat 60 Milligramm oder 90 Milligramm, je nachdem mit der gewünschten Laufzeit. Und nur dadurch können sie sein Kalzium senken. Früher hat man gesagt, ja, Flüssigkeit geben plus Diuretika, Schleifendiuretika. Oder aber es gibt da auch die Empfehlung hier und da, dass man zum Beispiel Salbutamol-Inhalationen machen soll. Das soll auch die Kalzämie senken. Aber Haupttherapie ist Bisphosphonatgabe. Man darf nur nicht erwarten, dass diese Hyperkalzämie innerhalb von Minuten runtergeht. Das braucht manchmal mehrere Tage. Das bedeutet, dieser Mensch, der muss stationär aufgenommen werden. Den kann man nicht nach Hause lassen. Der muss da bleiben. Der braucht täglich Laborkontrollen. Der braucht sicherlich auch Flüssigkeit. Also die isotonische Flüssigkeit ist jetzt nicht ganz verkehrt. Aber alleine diese isotonische Flüssigkeit würde das Kalzium nicht senken. Ja? Also Sie haben sich jetzt auf das Kalzium draufgeschmissen und jetzt haben Sie gesagt, ihr kriegt Bisphosphonate, die Kalzämie, Hyperkalzämie haben wir gesenkt. Gut. Der nächste Schritt ist jetzt, warum hat er diese Hyperkalzämie? Ja, die Ursache. Ja? Die Ursache herausfinden. Genau. Und jetzt müssen Sie sich auf die Suche machen. Ja? Welche Möglichkeiten gibt es denn, ja, der Hyperkalzämie? Osteoporose? Nee, man unterscheidet erstmal zwei Gruppen. Einmal die primäre Hyperkalzämie, genau, mit einem Hyperparathyreoidismus oder aber eine sekundäre Form. Das ist einfach eine paraneoplastische Hyperkalzämie. Mhm. Ja? Und Sie wollen erstmal gucken, hat der etwas Primäres, dann nehmen Sie einfach die Nebenschilddrüsenhormone ab. Ja? Genau. Parathormon oder aber was weiß ich noch, was dazu gehört. Sie sehen aber, Parathormon ist völlig normal. Normal. Ja? Okay. Ja, aber das hätte ich Ihnen auch vorher sagen können, dass das normal sein wird. Wissen Sie auch, ja, warum? Weil der Patient gibt Hinweise für eine maligne Erkrankung. Dann wird das auch eine paraneoplastische Hyperkalzämie sein. Aber es gibt auch ein Parathormon für paraneoplastische Hyperkalzämien. Wissen Sie, wie man den bezeichnet? Das ist dieses Tumor-related Parathormon. Genau. Ja? Ja? Und diese Form muss man speziell bestimmen. Und die wird mit Sicherheit hoch sein. Nicht das normale Parathormon, sondern das tumor-assoziierte, tumor-related Parathormon wird natürlich hoch sein. Jetzt müssen Sie gucken, oder wissen Sie vielleicht auswendig, welche Erkrankungen überwiegend paraneoplastisch eine Hyperkalzämie auslösen? Ja, natürlich bei Multiple Myelom Hyperkalzämie können wir auch sehen. Ja, sehr gut. Das macht aber eine primäre Ursache. Primär. Ja, das macht eine primäre Hyperkalzämie. Warum? Ohne Parathormon, weil das Myelom den Knochen zersetzt. Da wird einfach zu viel Kalzium freigesetzt. Viel wichtiger ist, dass dieses paraneoplastische Phänomen, welche Erkrankungen machen paraneoplastische Hyperkalzämie? Genau. Lungenkrebs, Lungenerkrankungen, Lungenkrebs, ja. Gut, sehr gut. Ich möchte mal hier weitermachen. Lungenkarzinom. Genau. Ja, Lungenkarzinome. Und Lungenkarzinome, der Mann hat ja Hinweise dafür gegeben, dass er möglicherweise an Lungenkarzinom leidet. Er raucht, hat 75 Pekers, er hat Nachtschweiß und er hat Gewichtsverlust. Was Ihr nächster Schritt sein? Erstes Mal ein Röntgen von der Lunge. Genau, ja. Ne? Er hat ein bisschen Atemnot, ja, im Laufe. Ein bisschen Atemnot, Richtig, dann machen Sie erstmal ein Röntgen von der Lunge und Sie sehen, der hat irgendwo rechts zentral irgendeine Raumforderung. Ja, dann sagen Sie, oh, da ist der Verdacht da, dass er möglicherweise ein NPL hat, eine Neoplasia. Und im zweiten Schritt machen Sie dann ein CT, ja, eine Computertomographie. Und dann sagt der Radiologe, ja, rechts zentral sieht man eine circa 5 bis 6 cm große Raumforderung mit rechtshilären und mediastinalen Lymphknoten. Und das ist hochgradig verdächtig auf ein Bronchialkarzinom. Ja? Und wenn man jetzt wissen wollte, welche Sorte von Lungenkarzinomen überwiegend eine paraneoplastische Hyperkalzämie machen, nun, da ist es so, dass vermehrt nicht kleinzellige Lungenkarzinome Hyperkalzämien machen, während kleinzellige Lungenkarzinome eher neurologische Probleme machen. Ja? Zum Beispiel oder andere endokrinologische, ein SIADH oder irgendwelche hormonelle Störungen, die zu neurologischen Problemen führen, wodurch dann die Patienten primär in die Neurologie aufgenommen werden. Das sind meistens kleinzellige Lungenkarzinome. Aber eine paraneoplastische Hyperkalzämie ist meistens mit einem nicht kleinzelligen Lungenkarzinom verbunden. Ja. Gut, jetzt haben Sie den CT gemacht. Was ist dann Ihr nächster Schritt? Was machen Sie mit dem dann? Lungenarzt Konsil anfordern. Oder nein, hier in Deutschland. Ja, Sie sind der internistische Arzt. Ja? Okay. Und Konsile und so weiter macht man da nicht, sondern Sie müssen selber entscheiden. Ja? Wenn Sie nur ein Konsil anfordern, dass jemand dann die Notwendigkeit einer Bronchoskopie sieht, dann werden die sauer, die sind verärgert und sagen, Sie können doch selber entscheiden, ob jemand eine Bronchoskopie braucht oder nicht. Mhm. Wenn Sie einen Tumorverdacht haben, müssen Sie eine Bronchoskopie anmelden. Ja? Ja. Wir brauchen eine Probeentnahme. Wenn Sie natürlich in einem kleinen Haus arbeiten, wo keine Bronchoskopieabteilung gibt, dann müssen Sie diesen Menschen irgendwohin verlegen, wo eine Bronchoskopie gemacht werden kann. Gut, nehmen wir mal an, bei Ihnen im Haus werden Bronchoskopien gemacht. Sie melden zur Bronchoskopie an und der Lungenarzt oder derjenige, der die Bronchoskopie gemacht hat, sieht, dass rechts zentral der Hauptbronchus durch einen Tumor verengt ist. Er nimmt da ausreichend Probeentnahmen und sagt, Histologie, ein Staging machen. Ja. Ja. Und was gehört alles zum Staging bei Lungenkarzinom oder Verdacht auf Lungenkarzinom? Was müssen Sie noch machen jetzt? Sie hatten ein CT von der Lunge gemacht. Jetzt müssen Sie Ihr Staging komplettieren und zwar noch mit einem CT-Abdomen. Und obwohl Sie ein CT vom Schädel gemacht haben, müssen Sie trotzdem eine Kernspintomographie machen. Ja. Ja? Und nur wenn Sie Kernspintomographie machen, können Sie mit Sicherheit sagen, ob jemand Hirnmetastasen hat oder nicht. Ja? Jetzt haben Sie das Staging komplettiert und die Histologie kommt und die Histologie sagt, ein pulmonales Adenokarzinom und man sieht im CT-Abdomen Lebermetastasen, aber der Mann hat keine Knochenmetastasen. Ja? Und ja. Dann haben Sie am Ende Ihre Diagnose fertiggestellt. Dann sagen Sie, das ist eine paraneoplastische Hyperkalzämie mit neurologischer Symptomatik bei Erstdiagnose Lungenkarzinom, nicht kleinzellig, histologisch Adenokarzinom. Ja? Aber ein Stadium 4 in dem Falle. So. Und jetzt behandeln Sie die Hyperkalzämie. Sie haben Ihnen ja schon Bisphosphonate gegeben, Flüssigkeit. Und dann kontrollieren Sie jeden Tag, bis sein Kalzium in Normalbereiche runtergegangen ist. Und dann kann man den Patienten eigentlich schon wieder entlassen. Ja. Was die Therapie angeht, ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit Lungenkarzinomen zu tun gehabt haben. Bei Lungenkarzinomen, vor allem nicht kleinzellig, macht man heutzutage eine sogenannte Molekularpathologie. Sprich, die Tumorzellen können viele verschiedene Mutationen aufweisen, die als zielgerichtete, die mit zielgerichteten Medikamenten auch behandelt werden können. Man spricht vom Englischen her eine Molecular Targeted Therapy. Ja? Mhm. Und diese Therapien wirken viel, viel besser als die Chemotherapie. Deswegen sagt man, zunächst das Ergebnis dieser molekularen Untersuchungen abwarten und nur, wenn die alle negativ sind, dann die Standardtherapie wählen. Ja. Ja? Aber das ist etwas, was der Onkologe behandeln muss. Sie haben jetzt sozusagen als Internist oder als Assistenzarzt der Inneren Ihre Aufgabe erfüllt. Sie haben eine paraneoplastische Hyperkalzämie als Ursache für die angegebene Verwirrtheit festgestellt. Und als Ursache haben Sie ein nicht kleinzelliges Lungenkarzinom festgestellt im Stadium 4, was palliativ behandelt werden muss. Und jetzt wird der Oberarzt Ihnen sagen, wir müssen diesen Menschen an einen Onkologen oder in die Onkologie im Krankenhaus weiterleiten. Ja. Ja? Soweit verstanden? Ja, verstanden. Dankeschön. Das ist gute Fach. Ja. Soweit okay oder gibt es Fragen? Bei mir keine Frage. Hätte jemand überhaupt mal mit so einem Problem zu tun gehabt, auch von den anderen, die hören? Hat jemand so eine Hyperkalzämie, so eine neurologische Verwirrtheit bei Hyperkalzämie? Bei mir, oder? Sie oder ob jemand anderes mal sowas gehört hat. Okay, in der Bücher, im Studium habe ich diese Fälle auch gekannt und kennengelernt. Und paraneoplastische Hyperkalzämie haben wir viele Fälle gelernt. Aber ich habe in der Türkei ein Jahr in der Notaufnahme gearbeitet. Mein Studium habe ich 2017 abgeschlossen. Dann, seit 2 Jahren bin ich in Deutschland. Meine ärztliche Erfahrung ist 1 Jahr. Deshalb habe ich nicht diese Erfahrung. Ja, ist ja völlig okay. Aber wie gesagt, diese neurologische Problematik, das ist das, was viele Leute überfordert. Ja, man denkt im ersten Moment, das ist was Apoplex oder was Ähnliches. Und ein Internist, der sowas mal gehört hat, der weiß dann sofort, das hat mit dem Calcium zu tun. Und nur wenn die Problematik nach Kalziumsenkungen nicht besser wird, dann muss was Zentrales noch vorhanden sein. Aber daran muss man immer als Internist oder als Assistenzarzt der inneren Abteilung in der Notaufnahme immer denken. Ja? Ja. Hin und wieder habe ich mal erlebt, dass Assistenzärzte Patienten mit solchen Sachen mal stationär aufgenommen haben. Und der Patient hat dann 2 Tage auf der Station gelegen am Wochenende. So, dann komme ich am Montag, gucke mir die Werte an und sehe ich, der hat eine Hyperkalzämie. Und was war der Grund? Der kam mit Verwirrtheit. Ja? Und dann haben wir gesagt, ganz schnell, Bisphosphonate, sofort. Das ist eine notfallmäßige Therapie. Mhm. Und innerhalb von 1, 2, 3 Tagen, 4 Tagen geht dann das Kalzium runter. Und man sieht dann, dem Patienten geht plötzlich viel, viel besser. Ja? Mhm. Darf ich eine Frage stellen? Ja, na klar, bitteschön. Ja, ich habe mit vielen Patienten, die eine hohe Kalziumwerte haben, beschäftigt. Und ich war ein Assistenzarzt als Allgemeinchirurg. Und wir werden immer erst Isotonik-Infusion und Diuretik benutzt. Oder? Das hilft nicht. Das weiß ich aus Erfahrung. Und Sie müssen relativ rasch handeln. Und das beste, wirksamste Medikament sind Bisphosphonate. Aber unsere Patienten hatten nie so hoch Werte. Sie hatten zum Beispiel, die höchste Werte war bei uns 10 und die Patienten hatten 11 oder 12 Milligramm, ich glaube. Und bevor Operationen, für senken diese Werte, wie immer benutzt IV-Infusion und Diuretiken. Das ist ja eine andere Situation. Man spricht ja nicht direkt von Hyperkalzämie, sondern da ist das Kalzium nur ein bisschen erhöht. Ja, jetzt 10 oder 1:5, das ist jetzt nicht die Welt. Aber was ich jetzt vorgestellt habe, hier in Deutschland ist üblich, dass man in Millimol pro Liter angibt. Und da ist der obere Grenzwert bei 2,6, bei uns jedenfalls im Labor. Und dann kommen Leute mit Calcium von 3,4. Ich hatte jetzt letztens auch jemanden gehabt mit 4,1. Das ist ja fast das Doppelte. Bei Ihnen wäre es zum Beispiel 20 oder 25. Das können Sie mit isotonischer Lösung plus Diuretika gar nicht senken. Das geht gar nicht. Und solange dieser Wert nicht rasch runtergeht, wird die Symptomatik nicht besser. Dankeschön. Bitte schön. Okay, gut. Gibt es noch weitere Fragen? Was sollen Sie denn machen? Matt Bay, welche Richtung wollen Sie denn machen? Eine Kollegin hat geschrieben, dass in der Türkei Bifosfanatherapie ist nicht besser als von der Krankenkasse ohne festgestellte Krebsdiagnose. Das ist leider ein Problem der Türkei. Ja. Das ist ein medizinisches Problem. Das ist leider ein Problem der Türkei, weil Bisphosphonate als Therapeutikum ist sicherlich bei Knochenmetastasen, bei Malignität sicherlich Voraussetzung. Aber in diesem Fall ist es eine Notfalltherapie bei unklarer Hyperkalzämie. Normalerweise würde ich auch Bisphosphonate nicht geben, wenn bei jemandem der Zahnstatus, der Kieferstatus nicht kontrolliert ist, weil Bisphosphonate die Gefahr von Kiefernekrosen mit sich bringen. Aber wenn jemand mit so einem Calcium kommt, das ist lebensgefährlich. Deshalb muss man dann sofort mit Bisphosphonaten reingehen. Und das ist hier in Deutschland auch zugelassen. Ja? Und wir lernen ja hier mehr für Deutschland und nicht für die Türkei. Das, was in der Türkei war, müssen wir jetzt langsam mal so ein bisschen beiseite tun, vergessen, sondern die Üblichkeiten, die Vorgehensweisen hier in Deutschland lernen. Ne? Ja. Also andere Vorgehensweisen haben hier einen zweit- oder drittrangigen Charakter. Viel wichtiger ist, dass man im ersten Moment gleich mit Bisphosphonat. Ja, das ist das A und O. Manche fragen, ob man nicht vielleicht so Tabletten geben kann. Leute, die eine Osteoporose haben, nehmen einmal die Woche sowas wie Fosamax oder Alendronsäure. Das reicht nicht, das ist zu schwach. Ja, man muss schon intravenöses, infusionelles Bisphosphonat nehmen, weil nur dadurch das freie Calcium aus dem Blut in die Knochen reingeholt wird und dass diese Hyperkalzämie im Blut gesenkt wird. Sonst kriegt man das nicht hin. Ja. Eine Frage, wie viel Milligramm Bisphosphonat müssen wir geben? Das sind von den Gruppen, wie gesagt. Es gibt einmal die Zoledronat-Gruppe, ist so mit 4 Milligramm eine Dosis. Oder wenn man niereninsuffizient ist, gibt es die Pamidronat-Gruppe. Die normale Dosis ist 90 Milligramm. Das Pamidronat muss man langsam laufen lassen, so über 3 Stunden, während das Zoledronat in einer halben Stunde reingelaufen wird. Da schreibt jemand Calcitonin. Das ist sicherlich auch möglich, aber hilft nicht so schnell. Ja? Calcitonintherapie ist so Zweit- oder Drittlinientherapie, wird hier auch in den Lehrbüchern mit aufgeführt, aber im ersten Moment Bisphosphonat. Ja. Malignes Melanom kann natürlich in bestimmten Fällen machen, aber ich habe jetzt vom Melanom noch nie gehört, dass es eine paraneoplastische Hyperkalzämie macht ohne Knochenmetastasen. Ja. Knochenmetastasen können dazu beitragen, unter anderem natürlich als allererstes Myelome, weil das spielt ja im Knochen ab, oder Prostatakarzinome, die machen auch viele Osteolysen, osteoplastische Metastasen, da kann das Calcium auch mal hochgehen, aber das ist keine paraneoplastische Situation, sondern das ist einfach ein Zersetzungsproblem, sprich das Knochen wird einfach zersetzt, und es wird einfach viel Calcium frei in dem Falle. Von Paraneoplasie verstehe ich, dass der Tumor dieses Tumor-Associated oder Related Parathormon produziert und dadurch wird dann einfach viel Calcium freigesetzt. Okay? Gut. Mammakarzinom natürlich auch. Das macht auch sehr gerne Knochenmetastasen. Ist schon alles in Ordnung. Ja. Gut. Schlimmste. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann wäre es das von mir. Danke schön. Vielen Dank für dieses Gespräch, diese Zeit, dass Sie Nicht mit danke. Uns verbringen, verbracht haben. Gerne. Wenn ich Zeit habe, mache ich das natürlich. Ist kein Problem. Vielen Dank und schönen Abend noch an alle. Danke schön. Schönen Abend Ihnen auch. Ja, tschüss. Tschüss.